Schüler Maxim KIZ im Club mit dem Esser-Set. Du gehst kurz an die Bar und plötzlich ist deine Freundin weg. Sie würde niemals totes Tier essen, hat sie versprochen. Aber hinter der Bühne saugt sie die Reste vom Knochen. Sie will keinen Veganer, sie will ein KIZ-Griller. Guck mir tief in die Augen und leckt sich ihre Fettfinger. Fick das Candlelight-Dinner, wenn ich Frischfleisch auf Gabel. Leck ich Mayo vom Nippel und trink Bier aus dem Bauchnabel. 8 Uhr morgen, es ist still. Ich stehe auf und stell mich an den Grill. Zeig, was ich kann mit dem Spiritus in der Hand zu den anderen und fang an zu brüllen. Aufstehen, essen, fassen, guten Appetit. Das Fleisch ist so heiß, ich bin kein Koch, ich bin ein Schmied. Ich wende, heize, würze, grille, schmecke ab. Du musst aufessen mit der Gabel in der Hand, du lügst doch, nein, du bist nicht satt. Das Frühstück ist sehr wichtig, 2 Kühe und ein Schwein. Baby, mach den Mund auf, da passt doch noch etwas rein. Brat für mich, Vater. Wo guckst du mir hin? Auf dein Grill. Du guckst auf meinen was? Dein Grill, dein Grill. Dreh den Einkaufswagen um und bau dir ein Grill. Brat für mich, Vater. Wo guckst du mir hin? Auf dein Grill. Du guckst auf meinen was? Dein Grill, dein Grill. Dreh den Einkaufswagen um und bau dir ein Grill. Bei dem Gedanken am Party Barbecue bekomm ich riesenlos. Auf deine Mama in einem Minirock und auf ihre riesen Ich hab nach dem Beat und dem Bier einen riesengroßen Durst. Du reitest nach dem Beat mit mir eine riesengroße Wurst. Deine Mama wischt mir nach dem Grillen meine Lippen ab. Bekommt Mutterinstinkte, kümmert sich um meinen dicken Sack. Das ist meins! Willst du, dass ich dir die Beine breche? Ich hab es zuerst gesehen, Finger von der Schweinehälfte. Keiner atmet, keiner blinzelt. Wenn der Metzger dreimal klingelt, dann betet und verschwindet. Denn wenn der Scheußer dich findet, dann brennt es dich gut durch. Rache ist Blutwurst. Ab jetzt heißt es Essen fassen, mit der Lizenz zum Schlachten. Heut fress ich Menschenmassen, doch zuerst Hände waschen. Ich hab ein Frankenstein und wenn er Ersatzteile braucht, brech ich in ein Krankenhaus ein und schneid ne Schnapsleiche auf. Es ist meine Leidenschaft, auf der dunklen Seite der Macht. Brat für mich, Vater. Wo guckst du mir hin? Auf dein Grill. Du guckst auf meinen was? Dein Grill, dein Grill. Dreh den Einkaufswagen um und bau dir ein Grill. Brat für mich, Vater. Wo guckst du mir hin? Auf dein Grill. Du guckst auf meinen was? Dein Grill, dein Grill. Dreh den Einkaufswagen um und bau dir ein Grill. Oh, das ist ja doof. Was denn? Wo kann man das denn kaufen? Oh Mann, ich glaub, das kann man nur kaufen bei Crasscore New Definition. Dings hier, DJ. Spare One, ja, dieser DJ, Alter. Tony, der Player.